Siebtes Kapitel. Allzu viel Mühe, mir meine neue Umgebung eingehend zu Bewusstsein zu führen, gab ich mir freilich nicht mehr. Mein überstrapaziertes Hirn hatte bereits geschaltet, dass Details bezüglich meiner Umgebung sowieso nur komplett überflüssig abgespeichert wurden, weil die Umgebung sich als sehr unzuverlässiges Element erwiesen hatte, seitdem ich in diesem verhexten Haus unterwegs war. Also merkte ich mir nichts Genaues, als ich festgestellt hatte, mich nun in einer Art Scheune zu befinden. Sie bestand augenscheinlich aus alten, windschiefen Brettern, durch deren Ritzen, Spalten und Löcher das Licht einfiel wie durch die Fenster einer Kathedrale. Es roch nach Pferdemist und der Geruch erinnerte mich an das tote Pferd, das im Horrorhaus hinter einer der Türen gelegen hatte. Ich empfand Mitleid mit dem Tier, als ich mir unwillkürlich vorzustellen versuchte, wie es sich ebenfalls in diesen verrückten Räumlichkeiten verlaufen hatte, bis es in seiner wilden Panik an einem Herzanfall zusammengebrochen sein mochte. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass es von dem gleichen schwarzblauen Zeug überzogen gewesen war, das auch auf dem Toten oben im Kinderzimmer gehaftet hatte und das auch uns allen anderen ins Gesicht gespritzt war, allen außer diesem seltsamen Irren, der nicht dabei gewesen und auch jetzt schon wieder spurlos verschwunden war. Zu allen Seiten hielt ich Ausschau nach ihm, konnte ihn aber nirgends entdecken. Stattdessen fand ich einen alten Traktor unter einer schmutzigen Plane und malte mir aus, wie ich ihn kurzschließen und damit durch die morsche Bretterwand der Scheune raus über den Acker der Verdammnis preschen würde. Vielleicht hätte ich diese fixe Idee sogar wirklich in die Tat umgesetzt, wenn ich nicht plötzlich den Schrei einer Frau gehört hätte. Zumindest hatte ich mir eingebildet, den Schrei einer Frau gehört zu haben, aber als ich in die Richtung gestürmt war, aus der das Geräusch kam, stellte ich mit einer bizarren Gefühlsmischung aus Wut und Erleichterung fest, dass es sich lediglich um ein loses Scharnier an einer alten Stalltür handelte. Dass es die Tür eines Pferdestalls war, ließ mir abermals einen kalten Schauer über den Rücken laufen, aber der Schock machte auch noch etwas anderes mit mir. Auf einmal glaubte ich mich wieder daran erinnern zu können, wo ich war, wo ich hin wollte und wie ich dorthin kam. Der Donner grollte bedrohlich, als ich mich der neuerlich zurückerlangten Nüchternheit meiner Gedanken bediente, um mich geistesgegenwärtig sofort jener Richtung zuzuwenden, in die mein Instinkt mich zu leiten drängte. Ich dachte nicht mehr an meinen Durst, den Juckreiz, die Hippies oder den Albtraum, den ich durchlebt hatte, seit der Sturm des Jahrhunderts über dieser niedersächsischen Pampa losgebrochen war, in der ich noch immer fest saß und in die man mich ursprünglich geschickt hatte, um Berichte zu übermitteln, abzuholen und selbst zu verfassen. Ich dachte auch nicht mehr an diese Berichte oder daran, wie auffällig neutral sie mir eigentlich schon von Anfang an hätten erscheinen müssen. Ich dachte nur noch an das Ziel, das ich plötzlich so klar vor Augen hatte, als hätte mich eine Art göttliche Eingebung ereilt. Dieses Ziel beinhaltete die Absicht, zunächst erstmal die beiden höchstwahrscheinlich noch immer im Keller festgehaltenen Kollegen Glimms und Arlon zu finden, zu befreien und anschließend den Ausgang zu suchen. Mit aller Gewalt und äußerster Kraftanstrengung hiefte ich das schwere Scheunentor auf, vor dem der Traktor stand, und nahm mir keine Zeit, mich groß darüber zu wundern, dass ich durch dieses Scheunentor nicht etwa nach draußen gelangte, sondern in ein Badezimmer. Diesmal in eines, in das ich bislang noch nicht hineingesehen zu haben glaubte, aber das scherte mich nicht. Ohne lang zu überlegen, was ich tat, stieg ich in die weiß marmorierte Duschwanne und zog grimmig den Vorhang hinter mir zu. Dann schloss ich die Augen und zählte die Buchstaben des Alphabets langsam rückwärts, bevor ich die Augen wieder aufmachte und wild entschlossen den Vorhang zur Seite zog, hinter dem sich, wie erwartet, nicht mehr das fremde Badezimmer befand, sondern ein ungewohnt heller Flur mit einer riesigen antiken Kommode, an die ich mich aus irgendeinem Grund zu erinnern glaubte. Ich dachte für einen kurzen, irrwitzigen Moment sogar darüber nach, sie zu öffnen, aber diesen Impuls schob ich energisch beiseite, als mir kurz darauf der garstige Gestank von vergammeltem Müll in die Nüstern wehte. Dieser unverwechselbare Geruch nach Messibude geleitete mich dann auch geradewegs an jenen Ort, den ich vorübergehend schon nicht mehr noch jemals zu erreichen geglaubt hatte, die Küche des Bauernhauses. Niemals zuvor war ich so glücklich über den Anblick von verrottendem Müll gewesen, als ich mich plötzlich in der offenen Küchentür wiederfand. Mir fiel auch ein weiterer großer Stein vom Herzen, als ich herausfand, dass die hellhölzige Kellertür ebenfalls noch existierte, und mit all meinen noch funktionierenden Sinnen hoffte ich inständig darauf, dass ich hinter dieser Tür auch wirklich in den Keller und nicht bloß wieder in irgendeinen anderen verrückten Raum gelangen würde. Allerdings erinnerte ich mich durchaus noch an die Verrückten, die dieses Bauernhaus irgendwie unter ihre Gewalt gebracht und alle darin arbeitenden Leute unten im Keller als Geiseln genommen hatten. Und auch erinnerte ich mich an die verrückten Zeitverschiebungen, die in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, ich hätte es nicht zu sagen vermocht, mehrmals vorgekommen waren. Insbesondere konnte ich mich daran erinnern, wie verwirrt die Hippies in dem Zimmer mit ihrem geplatzten Kumpel gewesen waren, als ich nach meiner überstürzten Flucht wieder zurück in das Zimmer kam und sie alle mich angesehen hatten, als wäre ich gerade mal für ein paar wenige Sekunden fort gewesen, obwohl ich selber nicht nur das Gefühl gehabt hatte, mindestens 6 Stunden lang weg gewesen zu sein, sondern auch noch Erinnerungen, die in eine solche Zeitspanne durchaus hineingepasst hätten, selbst wenn sie nur eingebildet gewesen wären. Ich wusste also nicht, was mich erwarten würde, und mir war klar, dass ich auf so ziemlich alles vorbereitet sein musste, wenn ich durch diese Kellertür ging. Es war aber schon seltsam, wie ich mir zwar einerseits nicht sicher war, was mich erwarten würde, ich andererseits aber zutiefst überzeugt davon war, dass ich meine beiden Kollegen Arlon und Glimms dort unten vorfinden würde. Als ich mich der Tür so lautlos wie ein Tiger näherte, bemerkte ich zu meinem stillen Vergnügen, dass ich weiche Knie bekam. Derlei Empfindungen hatte ich seit meiner frühen Ausbildungszeit nicht mehr erlebt, und mit einem kleinen, zerknautschten Lächeln um die Mundwinkel griff ich nach dem Türblatt, denn die Tür stand einen Spalt breit offen. Die Aufhängung knarrte helltönig in ihren ungeölten Scharnieren, als sich das dunkle Rechteck vor mir auftat. Ich starrte hinein und hatte für einen Augenblick lang Panik, dass ich ganz plötzlich vergessen hätte, was ich überhaupt im Keller wollte. Aber dann sah ich unter mir die Treppenstufen und ein Seufzen der Erleichterung entfleuchte meiner Brust, als ich ganz langsam einen Fuß vor den anderen setzte, um die Stufen nach unten zu steigen. Die Stille kam mir sehr verdächtig vor, also blieb ich auf halbem Wege mitten auf der Treppe stehen und versuchte angestrengt in diese Stille hineinzuhorchen, aber ich konnte genauso wenig hören, wie ich nicht sehen konnte, denn es war stockduster dort unten. Und so entschied ich mich dazu, von mir selbst aus laut zu geben und rief von der Mitte der Treppe aus nach unten: Hallo, ist hier irgendjemand? Aber ich bekam keine Antwort, und mit absurder Rationalität ging mir schlagartig die Erkenntnis durch den Kopf, dass diese Treppe selbst als Raum galt in diesem irren Haus und ich den Keller, geschweige denn seinen Inhalt, nicht würde sehen können, solange ich mich auf der Treppe befand. Sicher, dafür gab es keine logische Erklärung, aber mir war inzwischen aufgegangen, dass wir uns längst an einem Punkt befanden, an dem die allgemein anerkannte Logik mittlerweile weniger wert geworden war als ein Stück benutztes Klopapier. Ich stapfte also die Stufen weiter nach unten und bei jedem Schritt wurde ich immer angespannter, so dass ich mich auf der letzten Stufe angelangt wie eine geladene Waffe fühlte. Vor lauter Nervosität griff ich in die Seitentasche meines vorübergehend konfiszierten Mantels und brachte abermals die alte rostige Mundharmonika zum Vorschein, die ich bei meiner letzten Erkundungstour in der Manteltasche bereits entdeckt hatte. Und obwohl ich nicht das Geringste mit ihr anfangen konnte in jenem Moment, umklammerte ich sie so fest, wie ein Exorzist sein Kruzifix umklammert hält, wenn er das Zimmer des von Dämonen besessenen Mädchens betritt. Als ich mich schließlich von der letzten Treppenstufe in die Dunkelheit des Kellers vorwagte, hielt ich die Mundharmonika vor mich wie einen magischen Schutzschild. Es muss reichlich albern ausgesehen haben für all jene, die mich in dieser Haltung plötzlich herankommen sahen. Aber darüber machte ich mir die wenigsten Sorgen. Viel zu überwältigt war ich von dem Anblick, der sich mir bot. Niemand saß mehr gefesselt am Boden, alle Fesseln waren gelöst worden, und ich sah sie alle beisammen sitzen und plaudern, als wäre überhaupt nichts geschehen. Die Geiselnehmer saßen zwischen den Geiseln und unterhielten sich ganz friedlich miteinander. Diese Szene kam mir bizarrer vor als all die anderen kruden Verrücktheiten, die mich bis hierhin kontinuierlich ereilt hatten, zusammengenommen. Auf so ziemlich alles wäre ich wohl gefasst gewesen, aber nicht darauf, dass alle so friedlich beieinander sitzen würden. Das Gefühl, dass für mich selber viel mehr Zwischenzeit vergangen war als für die anderen, klatschte mir rechts und links um die Ohren, und nun glaubte ich endgültig überzeugt davon zu sein, dass alles um mich herum nur eine Illusion sein konnte. Kein Zweifel daran schien mir noch irgend möglich zu sein. Auch fühlte ich mich reichlich derealisiert ob der Tatsache, dass mein plötzliches Auftauchen dort unten im Keller nicht auch nur den geringsten Eindruck auf irgendeine der dort befindlichen Personen zu machen schien. Ich kam mir vor wie ein unsichtbarer Geist. Diesen Moment nutzte ich dazu, mich im Stillen zu vergewissern, dass alle zuvor als Geiseln am Boden gefesselten Leute sich noch unter den Anwesenden befanden. Meine beiden Kollegen, Viktor Arlon und Theodor Glimms, hatte ich sogleich beim Betreten des Kellers ausmachen können. Sie saßen etwas abseits zu zweit beisammen und unterhielten sich leise. Als ich meinen Blick weiterschweifen ließ, fand ich außerdem noch Julian Berger und Holger Rumpf, die beiden Weißkittel vom Laborteam. Berger war leicht zu erkennen, weil er alle anderen mit seiner Körpergröße überragte und auch weil die kleine runde Brille auf seiner Nase im Hinblick auf die Tatsache, dass alles an ihm dran, einschließlich seiner Gesichtszüge, in absurder Übergröße daherkam, in clownesker Weise komisch wirkte. Holger Rumpf zeichnete sich neben ihm stehend derweil in ähnlich grotesker Weise ab. Er war klein und adipös. Sein ganzes äußeres Erscheinungsbild erinnerte mich, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, an den fetten Nedry aus Jurassic Park, der dafür gesorgt hatte, dass alle Elektrozäune um die prähistorischen Monstren herum ausfielen, sodass sie frei herumlaufen und alle Leute auffressen konnten. Rumpf und Berger standen in einer Gruppe mit Nadine Resch und Monika Kohlschuh, mit denen ich meine Berichte ausgetauscht hatte, denn sie waren bei der Operation Regenbogenspektakel für den ganzen bürokratischen Papierkram und die internationale Korrespondenz zuständig. Von weitem konnte ich erkennen, dass Monika diejenige gewesen war, die den Stiefel abbekommen hatte. In dieser ohnehin schon völlig surrealistischen Situation erlaubte ich es mir trotz dem Mitleid, das ich im Hinblick auf ihr blau-violett angeschwollenes, stellenweise aufgeplatztes Gesicht für sie empfand, die Ironie darin zu erkennen, dass ihr Nachname Kohlschuh lautete. Fräulein Resch wirkte komplett aufgelöst und kaute an ihren perfekt manikürten Nägeln, auf die sie für gewöhnlich sehr stolz war. Sie war immer aufgetakelt wie eine flotte Biene aus den 50ern des letzten Jahrhunderts, was insbesondere unserem schürzenjagenden Experten für außergewöhnliche Wetterphänomene immer gefallen hatte, den ich auch jetzt neben ihr stehen und auf sie einreden sah, während er ihre Hand hielt und sie den berühmten leeren Blick eines frisch vom Schlachtfeld abgewanderten Soldaten ausübte. Sein Name war Jannek Böhmer und er war mir als Mensch von Anfang an, seit ich an diesen Ort beordert worden war, immerzu überaus unsympathisch gewesen. Er war jene Sorte Mensch, die glatt gestriegelt wie ein Aal in eine Kamera oder vor einem Publikum die unstimmigsten Lügen erzählen und diese dabei zeitgleich für seriöses Expertenwissen verkaufen konnte. Und natürlich war er sich dieser Fähigkeit, auf die er selbstredend auch sehr stolz war, durch und durch bewusst und nutzte sein Talent nicht bloß beruflich, sondern vor allem auch, um sich die Damenwelt in sein Schlafzimmer zu locken. Obwohl er der ausgesuchte Experte für das Phänomen war, wegen dem wir alle überhaupt hier waren, war er der für diesen Posten unfähigste Mitarbeiter, den die Zuständigen je hätten schicken können. Meiner Vermutung nach hatte er sich durch sein Manipulationstalent selbst dorthin befördert. Ein anderer Mitarbeiter aus seinem Team hatte kürzlich erst das Handtuch geworfen, weil die Zusammenarbeit mit Jannik Böhmer für ihn nicht mehr tragbar gewesen war. Ich war nicht der Einzige, der eine gewisse Abneigung gegen ihn hegte, und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass er den Tritt ins Gesicht 100-mal mehr verdient hätte als Monika Kohlschuh, die von ihm keineswegs die gleiche Aufmerksamkeit bekam wie das Fräulein Resch, weil sie nicht halb so aufwendig und auffällig zurechtgemacht war. Monika Kohlschuh war eine unscheinbare und untersetzte, kräftig gebaute Frau. Doch sie war eine der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die ich als wirklich herzensrein zu bezeichnen gewagt hätte. Ich sah, dass Persephone sich um sie kümmerte, und ich sah auch die anderen Hippies, die im Halbkreis um sie herumstanden, und ich sah, wie sie sich alle gedämpft miteinander unterhielten, und die ganze Szene erinnerte mich auf einmal sehr stark an die Atmosphäre in einem Flüchtlingslager. In einer Ecke stehend erblickte ich plötzlich Tristan van Holleck und zuckte vor Schreck in mich zusammen, als mir gewahr wurde, dass er mich ganz direkt ansah. So als würde er mich die ganze Zeit über dabei beobachten, wie ich da im Halbdunkel an der Kellertreppe stand und die anderen beobachtete. Was genau eigentlich die Funktion von diesem rothaarigen jungen Mann war, das wusste wohl niemand so genau. Er sorgte eigentlich nur dafür, dass die rustikale Bauernküche immer so zugemüllt blieb, wie sie war, indem er kontinuierlich neues Zeug in Plastikbechern, Plastiktüten und Pappkartons anschleppte, an dem die gesamte Besatzung sich labte in der Zeit ihrer hier anstehenden Tätigkeiten. Und natürlich fühlte sich hinterher niemand dazu berufen, den Müll aufzuräumen. Schließlich würden am Ende der Operation ja sowieso die Saubermänner kommen, und die sollten ruhig was zu tun haben für ihren Lohn. So zumindest hatte das allgemeine Credo stets gelautet. Mit mir hatte das übrigens nichts zu tun, denn ich hatte seit meiner Anstellung hier jedes Mal auswärts gegessen und in einem Hotel übernachtet. Diesen Papierschnüffler-Job hatte ich überhaupt nur angenommen, weil ich keine Lust mehr auf die Terror-Action hatte, zu der ich den größten Teil meiner Dienstzeit von meinem Arbeitgeber eingeladen worden war. Als ich bemerkte, dass Tristan van Holleck mich aus seiner Ecke des Kellers heraus anstarrte, fiel mir die Mundharmonika wieder ein, die ich noch immer wie ein albernes Kruzifix vor meiner Brust hielt, und ließ sie noch im selben Augenblick langsam sinken und anschließend zurück in der Manteltasche verschwinden. Ich war bereits im Begriff, auf Van Hollig zuzugehen, als ich hinter mir plötzlich eine Stimme und zeitgleich eine Hand auf meiner linken Schulter vernahm. Erschrocken drehte ich mich um und sah direkt in das aschgraue Gesicht meines Kollegen Viktor Arlon, der mich mit seinem unverkennbaren Markenzeichen Grinsen anlächelte und zu mir sagte: Wenn das mal nicht Agent S ist, dem wir alle schon sicher aufgehoben daheim in der warmen Stube geglaubt hatten. Arlon war im gesamten Sektor, in dem er tätig war, bekannt für seine unerschütterliche Besonnenheit in sämtlichen Lebenslagen, und obwohl sie mir persönlich die meiste Zeit eigentlich eher auf die Nerven gegangen war, tat sie mir in jenem Moment so unglaublich wohl auf der Seele, dass ich beinahe vorangeprescht wäre, um ihn dankbar zu umarmen dafür. Stattdessen drehte ich mich nochmal nach Tristan van Hollig um, nur um dann feststellen zu müssen, dass er aus der Ecke verschwunden war, in der er gestanden hatte. Etwas verdutzt und dennoch erleichtert drehte ich mich wieder Arlon zu und sagte zu ihm: Hier ist ja mächtig was losgebrochen, nicht wahr? Erst das Gewitter und das ganze Chaos da draußen und dann das ganze Chaos hier drin noch obendrauf. Wie geht es dir und wie geht es den anderen? Seid ihr alle unversehrt? Alle bis auf Frau Kohlschuh, meinte Arlon mit Blick in Richtung Monika, die sich inzwischen auf eine leere Kiste für Apfelweinflaschen gesetzt hatte und sich von einem der Hippies, Brandas, trösten ließ, nachdem Persephone sie provisorisch verarztet hatte. Dann sah er mich wieder an und sprach: Ja, eine Frau von den Gorillas, die das Haus gestürmt haben, war es, die Frau Kohlschuh ins Gesicht getreten hat. Sie hat sich bei ihr entschuldigt und ihr kalte Zwiebelscheiben auf die Prellung gedrückt. Er zuckte mit den Achseln und suchte in der Innentasche seines Jacketts nach Zigaretten. Als er keine darin finden konnte, stellte er abermals ein Schulterzucken zur Schau und sagte: Haben wohl alle irgendwie die Nerven verloren in der ganzen Aufregung hier. Klims meint, dass wir erstmal leider hier feststecken, weil die Gorillas seinen Zylomaten konfisziert und leider auch kaputt gemacht haben. Können so aus der blanken Hand raus natürlich keine Verbindung zum Tetragon herstellen. Hat hier niemand ein Mobiltelefon? Wollte ich von ihm wissen und er schüttelte seinen Kopf, bevor er sagte: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir damit hier unten überhaupt Empfang hätten. Davon abgesehen haben wir keins, denn die Gorillas haben uns allen die Taschen geleert, bevor sie uns gefesselt haben. Jeder, der ein Handy dabei hatte, hat es anschließend in Einzelteilen zurückbekommen, denn sie haben alles mit einem Hammer zu Krümeln zerkloppt, der Umwelt zuliebe. Diese verrückten Hippies, murmelte ich grummelnd vor mich hin und Arlon fragte mich: Was? Aber ich winkte bloß ab und meinte so dann: Ah, nicht so wichtig. Es muss doch irgendwo in diesem Haus ein Mobiltelefon geben. Wenn wir uns intensiv genug umschauen, könnten wir vielleicht irgendwo eins finden und können dann das Tetragon informieren. Hältst du das wirklich für eine so gute Idee? Wollte Arlon dann wissen und ich wollte ihn gerade fragen, was er damit gemeint hatte, als ich Glimms dazu gesellte. Was habt ihr denn hier für eine Tagung anberaumt? Flachste er in unsere Richtung, als wäre er zu Scherzen aufgelegt. Er wirkte sehr angespannt und sehr nervös auf mich, und ich konnte mir denken, dass es am Koffeinentzug lag, denn Glimms trank mehr schwarzen Kaffee am Tag, als jeder andere Mensch auf der Welt zu überleben fähig gewesen wäre. Er begrüßte mich mit einem viel zu starken Schlag auf meinen Rücken, während er in mein Ohr brüllte: Agent Stubbendorf ist im Haus! Er ist da! Er ist endlich angekommen! Oh Kinder, welch eine Freude! Nachdem er seinen Anfall von Sarkasmus ein wenig in den Griff bekommen hatte, wollte er von mir wissen: Hast du dich bloß die ganze Zeit rumgetrieben, alter Gauner? Wir saßen hier nämlich ganz schön in der Patsche, während du dir Papierboote gefaltet hast. Wie ich sehe, habt ihr es auch ohne meine Hilfe aus der Klemme geschafft, bemerkte ich dazu trocken mit sardonisch hochgezogener Augenbraue und wollte dann in Erfahrung bringen, wie sie es überhaupt geschafft hatten, die Geiselnehmer davon zu überzeugen, sie wieder loszubinden. Arlon erzählte mir alsdann, wie es sich zugetragen hatte. Das Gewitter brach erst los, nachdem du schon weg warst. Glimms und Rumpf waren noch im Laborraum, als mit einem Mal alles drunter und drüber ging. Ein Blitz hat das Haus in Brand gesetzt, aber der Regen hat das Feuer wieder gelöscht. Jedenfalls war an der Stelle, an der es passiert ist, ein riesiges Loch in der Wand. Wir sind gleich losgelaufen, um es uns anzusehen und waren ziemlich beeindruckt von der verschmorten Fassade. Und ich sag immer noch, es war Sprengstoff! Mischte Glimms sich unvermittelt ein und fügte seinem Einwand hinzu: Ein Blitz schlägt nicht seitlich in ein Haus ein. Und außerdem sind an genau der Stelle, wo das Loch war, diese verlotterten Chaoten eingestiegen, die uns dann überfallen haben. Darauf waren wir dann natürlich nicht vorbereitet gewesen. Kaum, dass er seinen Satz beendet hatte, fiel Arlon ihm dazwischen und sprach an mich gewandt: Die Gorillas haben uns ziemlich überrascht. Wir waren vom Schock durch das Loch in der Wand immer noch so baff, dass wir jede Möglichkeit einbüßten, uns gegen die zur Wehr zu setzen. Der stärkste von ihnen hat erst Glimms entwaffnet und mit der gestohlenen Waffe dann auf Frau Esch gezielt, damit die Anführerin dieser Gorillas allen anderen dann ihre Befehle erteilen konnte. Offenbar genervt davon, dass unser Kollege ihn in einem schlechten Licht dastehen ließ bei seinem Vortrag, schaltete Glimms sich wieder ein und wollte wissen: Warum bezeichnest du diese räudigen Zottel als Gorillas? Das sind keine Soldaten, du ausgeblichene Schneeschippe! Arlon wusste darauf zynisch zu entgegnen: Hätten Sie dich wohl so leicht entwaffnen können, wenn es absolute Amateure wären? Diesen Schuh will ich mir an deiner Stelle ja lieber nicht anziehen wollen. Bevor es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen meinen beiden offensichtlich nicht weniger stark mitgenommenen Kollegen kam, wurden wir unterbrochen von Janek Böhmer, der in seiner selbst darstellerischen Art und Weise auf einen kleinen Hocker geklettert war, um sich selber um eine Wadenlänge größer zu machen, als er ausrief: Hört mal alle her, es ist an der Zeit, dass wir uns alle zusammensetzen und darüber nachdenken, wie es jetzt weitergehen soll. Hier im Keller können wir jedenfalls nicht bleiben, denn so wie ich die Sache sehe, wird der Regen noch lange nicht aufhören und den Keller bald mit sich fluten. Ich schlage also vor, dass wir uns jetzt überlegen, wie wir mit der Situation am besten umgehen, und ich zeige mich offen für jeden Vorschlag. Fangt an! Nach einer widerwärtig gönnerischen Geste an alle, die ihm zugehört hatten, stieg er von seinem Hocker runter und alle Anwesenden kamen zu einer Traubenstaude zusammen, um sich zu beratschlagen. Auch meine beiden Kollegen wollten sich dazustellen, aber ich hielt sie zurück mit der Bemerkung, von draußen überhaupt gar kein Loch in der Fassade gesehen zu haben, als ich zu dem Bauernhaus zurückgekehrt war. Meine beiden Kollegen sahen mich rätselnd und ratlos zugleich an. Glimms zog die Stirn in noch mehr Falten, als sie ohnehin schon hatte, und meinte zu mir: Aber dieses Loch war riesig. Es hat 4 Zimmer weggerissen. Das halbe Haus war weg. Verwirrter denn je wurde ich unsanft aus der leichten Illusion einer wieder halbwegs intakten Normalität herausgeschleudert und konnte nur perplex den Kopf schütteln, als ich tonlos erwiderte: Wenn ich es dir doch sage, da draußen war kein Loch in der Wand. Und außerdem... Ich stockte und überlegte für den Bruchteil einer Sekunde, ob es vielleicht kein allzu guter Schachzug wäre, von meiner Odyssee durch die endlos scheinenden Räume zu erzählen, aber dann tat ich es doch. Und außerdem ist das Haus von innen auch absolut intakt. Ich bin überall herumgelaufen, aber da war kein Loch, und wenn das halbe Haus weg wäre, dann hätte ich mich wohl kaum darin verlaufen können. Das ist doch verrückt, völlig plemplem! Hörte ich Glimms nur noch knurren, bevor er sich abwandte, um zu lauschen, was die anderen Leute im Keller zu sagen hatten. Als ich Arlon daraufhin meinen Blick zuwarf, erkannte ich tiefe Zweifel in seinem Ausdruck. Was waren keine Zweifel an meinen Aussagen, sondern an seinen eigenen Erinnerungen, denn er sagte zu mir: Unserem Kollegen Glimms habe ich's nicht erzählt. Aber als die Gorillas uns losgebunden haben, hatte ich dieses eigenartige Gefühl, einen mörderischen Flashback zu erleben. Es war, als hätte ich das alles schon mal irgendwann auf einem LSD-Trip während meiner Studentenzeit erlebt oder geträumt oder was auch immer. Es war sehr surreal. Hat sich angefühlt, wie in einem Bild von Salvador Dali aufzuwachen. Aber auch immer noch ein komisches Gefühl. Warum haben sie euch so plötzlich wieder losgebunden? Wollte ich nun schon zum zweiten Mal wissen. Arlon sah mich an, als könne er mir nicht glauben, dass ich mir das gar nicht selber denken konnte, und meinte dann zu mir: Du weißt es also noch gar nicht? Du hast nichts davon mitbekommen, was passiert ist? Tja, was soll schon passiert sein? Fragte ich ihn so lässig, als ob ich mir nicht selber vorgekommen wäre wie in einem schlechten Horrorfilm. Arlon machte ein sehr ernstes Gesicht, als er mich dann aufklärte: Wir hatten ziemliches Glück, dass wir alle hier in diesem Haus und noch nicht unterwegs nach Hause waren. Denn der Regen hat alle Straßen so stark überschwemmt, dass die Fahrzeuge einfach weggespült wurden. Der Meeresspiegel ist um einige Kilometer angestiegen und hat das ganze Land geflutet. Die Städte, die Dörfer, alles ist weg. Es ist das totale Desaster da draußen, Agent S. Wir wissen nicht, wie viele überlebt haben, aber wir wissen, dass unglaublich viele Menschen nicht überlebt haben. Eine gewaltige Flut geht über das Land. Es ist wie eine zweite Sintflut. Seit heute Morgen wissen wir, dass der Regen überall auf der Welt gefallen ist und immer noch fällt und dass das Wasser weiter steigt und dass alles, das von den Wassermassen weggespült wird, auf einen gigantischen Strudel zutreibt, der sich in einem neuen Ozean wie eine riesige Klospülung dreht. Dieser neue Ozean befindet sich zu großen Teilen dort, wo sich vorgestern noch Russland und China befanden. Völlig überwältigt von diesen Informationen sah ich Arlon einfach nur sprachlos an, bevor mir einfiel, ihn zu fragen, woher er diese ganzen Informationen hatte. Er sagte es mir. Die Aurelias haben ein Radio geholt und uns dann losgebunden. Sie haben das Radio eingeschaltet und was wir dann zu hören bekamen, führte zur vorübergehenden Aufhebung unserer gegenseitigen Diskrepanzen, denn wir sind hier alle gleichermaßen zusammen eingeschlossen. Das Wasser umringt uns von allen Seiten. Wir können hier nur noch mit einem Boot wegkommen. Ich überlegte kurz und meinte dann zu ihm, es schienen nur die Straßen überschwemmt zu sein, als ich draußen in den Regen geriet. Rings um das Haus ist der Boden zwar matschig, aber nicht geflutet. Und dieser dämliche Regenbogen ist natürlich auch noch da. Kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dieses Mistding verabscheue. Ich wünschte, es wäre niemals aufgetaucht. Machte Arlon daraufhin bloß und ich sah einen Hauch von Groll über sein Antlitz huschen, so als würde er es missbilligen, wie abfällig ich mich über diesen bunten Drecksack veräußerte. Lass uns mal sehen, was die anderen zu sagen haben, meinte er dann, und als er sich von mir wegdrehte, um sich der Belegschaft des Kellers zuzuwenden, stapfte ich ihm hinterher, obwohl mir zumute war, als würde ich jeden Augenblick ohnmächtig zusammenbrechen vor Durst und vor Erschöpfung, vor Angst, vor Ekel und Verwirrung.